2. An jenem Abend kehrte Herr Utterson in einer sehr ernsten, trüben Stimmung in seine Junggesellenwohnung zurück. Er setzte sich zu Tisch, hatte jedoch keinen Appetit. Gewöhnlich verbrachte er den Sonntagabend mit der Lektüre irgendeines trockenen theologischen Werkes, bis die benachbarte Kirchenuhr 12 schlug. Dann legte er sich ruhig schlafen. An diesem Abend war es aber anders. Sobald der Tisch abgedeckt war, erhob er sich, nahm ein Licht und ging in seine Arbeitsstube. Dort öffnete er einen eisernen Schrank und nahm aus einer kleinen Schublade ein Dokument, auf dessen Umschlag geschrieben stand »Dr. Jekylls Testament«. Mit tief gefalteter Stirn setzte er sich hin und las es aufmerksam durch. Das Testament war von des Erblassers eigener Hand geschrieben, denn Herr Utterson, obgleich er es in Verwahrung genommen, hatte sich auf das Bestimmteste geweigert, bei der Aussetzung desselben behilflich zu sein. Das Testament bestimmte, dass nach dem Tode von Henry Jekyll, Dr. Phil, Dr. Med, USW, nicht nur sein ganzes Besitztum seinem Freunde und Wohltäter, Herrn Edward Hyde, vermacht werden sollte, sondern auch, dass, falls Dr. Jekyll auf unerklärliche Weise verschwinden oder länger als 3 Monate von seinem Hause abwesend sein würde, der genannte Edward Hyde von dem Vermögen Besitz nehmen solle, und zwar ohne jedwede Verhinderung, Belästigung oder Verpflichtung, außer der Zahlung einiger kleiner Beträge an die Dienerschaft des Dr. Jekyll. Dieses Testament war Utterson längst ein Dorn im Auge gewesen. Es widerstrebte nicht nur seinem Rechtsgefühl als Advokat, sondern auch seinem gesunden Menschenverstand, dem alles Seltsame, Grillenhafte als etwas Unrechtes erschien. Bis jetzt war es die vollständige Unkenntnis von allem, was diesen Edward Hyde betraf, gewesen, die seine Entrüstung hervorgerufen. Jetzt kannte er den Mann. Schlimm genug schon war es gewesen, als dieser Mann für ihn eben nur ein Name war, bei dem er sich nichts Besonderes vorstellen konnte. Nun aber war mit diesem Namen eine niederträchtige Handlung verbunden. Aus dem schwankenden, dunklen Nebel, der dieses Wesen bis jetzt umschleiert hatte, sprang plötzlich die Gestalt eines Teufels hervor. »Ich glaubte erst, es wäre Wahnsinn«, sagte er, als er das verhasste Schriftstück in den Schrank zurücklegte. »Jetzt fürchte ich, es ist eine Schandtat.« Gleich darauf zog er seinen Überrock an und ging nach Cavendish Square, wo sein Freund, der berühmte Dr. Lanyon, wohnte. »Wenn irgendeiner mir Auskunft geben kann, so ist es Lanyon«, sagte er sich. Der alte, vornehm und feierlich aussehende Diener des großen Arztes empfing ihn mit üblicher Höflichkeit und Würde und führte ihn in das Speisezimmer, wo Dr. Lanyon nach dem Essen allein bei seinem Glase Portwein saß. Lanyon war ein kleiner, kräftiger, flinker, ältlicher Herr mit blühender Gesichtsfarbe und einer Unmasse von schneeweißem, lockigem Haar. Laut, lebhaft und entschieden in seinen Manieren. Sobald Utterson in das Zimmer trat, sprang der Arzt auf, hielt ihm beide Hände entgegen und hieß ihn auf das Herzlichste willkommen. Für Fremde hatte diese überfließende Freundlichkeit etwas Theatralisches an sich, aber sie beruhte in diesem Falle wirklich auf einer tieferen Empfindung. Die beiden waren alte Freunde von der Schule und Universität her. Sie hegten die größte Achtung voreinander und, was sonst selbst unter diesen Umständen nicht immer der Fall ist, sie fanden großes Vergnügen darin, oft und lange zusammen zu sein. Nach einigen Worten über alltägliche Sachen brachte der Advokat die Unterhaltung auf den Gegenstand, der vor allem seine Gedanken beherrschte. »Lanyon«, sagte er, »ich glaube, dass wir beide Henry Jekylls älteste Freunde sind.« »Ich möchte, die Freunde wären ein bisschen jünger«, erwiderte Lanyon lächelnd. »Ja, ja, ich glaube, wir sind seine ältesten Freunde. Aber was bringt dich darauf? Ich habe ihn seit längerer Zeit nur selten gesehen.« »In der Tat«, sagte Utterson, »ich glaubte, eure gemeinschaftlichen Interessen brächten euch häufig zusammen.«